1. Bel ist gestürzt, und Nebo bütt sich, ihr Götzenbilder sind Tyren und Lasturen zur Last gefallen. Die Statuen, die einst am Hertrucht, sind nun auf Lastier geladen, ein schwer Bird für ermüdigt Tier. 2. Sie albügten sich und stürzten zu Boden, unfähig, ihr Last zu retten, stattdessen wurden sie selbst in die Gefangenschaft geführt. 3. Hort auf me, vom Hause Jacobs und der gesamte Ubris des Hauses Israel, die mir vom Mutterleiben anvertraut und vom Mutterschossen von mir getragen wurdet. 4. Och bis hot alter bleiber ich deselbe, und bis ergrot, word ich uke trajan. Ich habis getten und word uke weiterhin trajan, auf mich nemen und erretten. 5. Imit wem Walter mich vergleichen oder wem mich gleichstellen, so dass wir einander anlich wären. 6. Si schatten gold ausdem butel und wegen silber auf der wjb, dann hewen si einen goldschmieden, der daraus einen gott formt, vor dem si niedenjenen bieten. 7. Si haben in auf ihr Schulter, trajan innen stellen innen seinen Platz, wo verbeleibt, one sich von der stell zu rühren. Wenn jemen zu im Schreit, antwortet nichten kann in nicht aus seiner not retten. 8. Erinnert juk darren und nehmt es juk zu hasen, abtrunnigen. 9. Denkten die Erenis der Erzeit, denn ich bin Gott und es gibt keinen anderen, ich bin Gott, und niemand ist mir gleich. 10. Ich bin es, der von Anfang an das entwickundet und von Alters her offenbart, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Plan word sich erfüllen und als, was ich biebsichtig, word ich auch ausführen. 11. Ich ruf vom Osten her einen Raubvogel und aus einem fernen Land den Mann, der meinen Plan ausführen word. Was ich angekündigt habe, das lasse ich eintreffen, was ich geplant habe, das für ich auch aus 12. Hort auf mich! Halstarigen, die uke von der gerechte Keet fernholtet. 13. Ich habe mein gerechte Keet nahe gebracht, sie ist nicht mehr fern, und mein Rettung word sich nicht lange versagen. Ich word in Zion heil gewahren und Israel mein Herrlichkeit erweisen.